saß ich Fischerknabe auf dem schwarzen Fels im Meer und bereitend falsche Gabe sang ich lauschend ringsumher. Lange schwebte lockend nieder gleich ein Fischlein streift und schnappt scharenfrohe Schelmenlieder und das Fischlein war ertappt. Scharenfrohe Schelmenlieder und das Fischlein war ertappt. Ach, am Ufer durch die Fluren ins Geklüft tief zum Hain folgt ich einer Sure Spuren und die Hirtin war allein. Blicke sinken, Worte schwacken, wie ein Taschenmesser schnappt, fasste sie mich in die Locken und das Bübchen war ertappt. Fasste sie mich in die Locken und das Liebchen war tappt. Weiß doch Gott, mit welchem Hirten sie aufs Neue sich ergeht, muss ich ihn, dass mir mich gürten, wie es sauset, wie es weht. Wenn mich oft im Netze jammert das Gewimmel groß und klein, immer möcht ich noch umklammert noch von ihren Armen sein. Immer möcht ich noch umklammert noch von ihren Armen sein.